Leseheft. Deutsch als Fremdsprache. Franz Specht. Die ganze Wahrheit. Carsten Zara hat Besuch. 1. Ein Anruf am Sonntag. Es ist immer dasselbe. Der Salat ist fertig, die Nudeln sind fertig, die Soße ist fertig, man hat Hunger wie ein Wolf, man nimmt die Gabel in die Hand und... Genau in diesem Moment klingelt das Telefon. Ja? Hallo? Spreche ich mit Carsten Zara? Ja? Hallo Carsten. Wer ist denn da? Christine Schubert. Wer? Wir waren zusammen auf der Schule. Echt? Ja, in der 11. Erinnerst du dich nicht? Nein, tut mir leid. Kein Wunder. Ich war damals ja auch nur ein halbes Jahr in München. Ein halbes Jahr lang war sie in seiner Klasse gewesen und 18 Jahre später ruft sie plötzlich an? So, so. Auf welcher Schule war das denn? Na wo wohl, auf dem Konrad-Herbst-Gymnasium, Klasse 11D. Sag mal, glaubst du mir nicht? Konrad-Herbst-Gymnasium war richtig. Klasse 11D war auch richtig. Tut mir leid, einen Moment lang dachte ich, vielleicht ist das eine neue Art von Direct-Marketing. Man weiß ja nie. Ach du liebe Zeit, nein. Sie lacht. Das Lachen klingt nett, findet er. Von wo aus rufst du denn an? Aus England. Ich lebe in London, schon seit über 10 Jahren. London? Cool. Aber nächste Woche muss ich kurz nach München kommen und da... Sie macht eine Pause. Und da? Es ist mir peinlich. Ich habe zurzeit wenig Geld und kann die Zugfahrt fast nicht bezahlen. Es ist so, ich brauche... Du brauchst einen Platz, wo du schlafen kannst? Genau. Ihre Stimme klingt erleichtert. Und da hast du an mich gedacht? Warum denn das? Soll ich dir die Wahrheit sagen? Ja, bitte, die ganze Wahrheit. Ich konnte mich nur noch an 2 Nachnamen aus der alten Klasse erinnern. Klaffenböck und Zara. Susanne Klaffenböck. Das sagt dir doch was, oder? Na klar. Eigentlich wollte ich sie zuerst anrufen, aber sie steht nicht mehr im Münchner Telefonbuch. Wahrscheinlich hat sie geheiratet und heißt jetzt anders. Genau. Sie heißt jetzt Bierbaum. Hat 2 oder 3 Kinder und wohnt in Nürnberg. Tja, Carsten, dann bist du also wirklich der Letzte, den ich in München noch kenne. Meine letzte Chance. Nächste Woche, sagst du? Es ist nur für 2 Nächte. Ich komme am Dienstagabend an und reise am Donnerstagmittag wieder ab. Okay, du kannst bei mir wohnen. Super, Carsten, das ist sehr lieb von dir. Aber meine Wohnung ist nicht groß. Du musst auf dem Sofa schlafen. Wunderbar, überhaupt kein Problem. Soll ich dich vom Bahnhof abholen? Danke, das ist nett, aber ich nehme die U-Bahn. Als das Gespräch kurz danach zu Ende ist, ist Carsten Zaras Essen kalt. Doch er merkt es nicht. Während er die Nudeln isst, denkt er über seine Schulzeit und vor allem über die Klasse 11D nach. An vieles kann er sich erinnern. An Christine Schubert nicht.